Paul Henke. Und du bist... Justus Jonas, ja. Und da hinten kommen noch Peter Shaw und Bob Andrews, meine Freunde. Ah, die zwei anderen Detektive. Es geht also um eine kriminologische Frage? Ich kann dir dazu leider nichts sagen. Ich bin der Butler von Mr. O'Sullivan. Er hat mir aufgetragen, dich zu ihm zu bringen. Alles Weitere möchte er mit dir persönlich besprechen. Was gibt's, Just? Ein Mr. O'Sullivan wünscht uns zu sehen. Wünscht dich zu sehen. Ich soll ausdrücklich nur dich zu ihm bringen. Dann wird aus dem Treffen wohl nichts werden. Man bekommt uns zu dritt oder gar nicht. Ja, genau so ist es. Nicht umsonst nennen wir uns die drei Fragezeichen. Richten Sie Mr. O'Sullivan freundliche Grüße aus. Es war uns eine Ehre, von ihm zu hören. Gut, dann wäre ja alles besprochen. Meine Tante wünscht, dass wir mit dem Aufräumen fortfahren. Wartet. Mr. O'Sullivan hat nur... Es soll möglichst geheim bleiben. Er braucht Hilfe. Steigt doch ein, bitte. Alle drei. Es ist schon in Ordnung. Also gut. Teilen Sie uns freundlicherweise auch noch mit, wer dieser O'Sullivan ist? Du hast noch nicht von ihm gehört? Frank O'Sullivan, der bekannte Filmproduzent. Ach, der O'Sullivan. Achtet bitte auf das helle Leder der Sitze. Vielleicht sollte ich euch zum Unterlegen besser eine Decke geben. Ja, die drei Fragezeichen haben mal ihren Preis. Justus, wo wollt ihr hin? Ihr habt doch versprochen, das Lager aufzuräumen. Die Fahrt im weißen Towncar führte nach Beverly Hills und endete vor einer stattlichen Villa. Auf den Eingangsstufen wartete Mr. O'Sullivan bereits. Er hatte perfekt geschnittene Gesichtszüge und so straffe Haut, dass der Verdacht nahe lag, dass er sich hatte liften lassen. Nur eine kleine Narbe an seinem linken Mundwinkel störte die Perfektion. Die drei Fragezeichen folgten ihm in eine geräumige Bibliothek. Nehmt Platz und greift zu, wenn ihr etwas trinken wollt. Schön, dass es so schnell geklappt hat. Ihr seid also die drei Fragezeichen. So ist es. Ihr, unsere Karte. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Gut, ich glaube, ich muss mich bei euch entschuldigen, dass ich nur Justus sprechen wollte, weil möglichst wenig Menschen davon wissen sollten. Schweigen gehört in unserem Geschäft zu den Grundvoraussetzungen, Mr. Sullivan. Doch nun wird es Zeit, dass Sie uns den Grund dieser spontanen Einladung mitteilen. Natürlich. Ich brauche Hilfe. Meine geliebte Guarneri ist entführt worden. Ihre geliebte Guarneri? Geht es um Ihre Tochter? Es handelt sich vermutlich um eine spezielle Geige. Ein Instrument von Giuseppe Guarneri hat mitunter noch mehr Wert als eine der berühmten Stradivari-Geigen. Ich wusste doch, warum ich dich hergebeten habe. Dieser Zusammenhang war nicht sonderlich schwer herzustellen. Ihre Bibliothek ist mit zahlreichen Instrumenten geschmückt. Das gab mir den Hinweis, dass es sich nicht einfach um eine zufällige Namensgleichheit handelt. Meine Guarneri stammt aus einer Auktion in New York. Es war nicht einfach, sie zu bekommen. Aber seitdem ist sie in meinem Besitz. Sie heißt Diener des Herrn. Diener des Herrn? Ja, sie muss dem richtigen Herrn dienen, also dem richtigen Spieler. Nur wenn er wirklich gut ist, entfaltet sie ihre ganze Schönheit. Ich spiele selbst regelmäßig auf diesem wundervollen Instrument, was nicht ganz einfach ist als Linkshänder. Doch nun ist ihr Instrument verschwunden, entführt, wie Sie sagen. Wie kann man einen Gegenstand entführen? Normalerweise wird man doch sagen, stehlen. Du hast recht, Peter. Sie wurde gestohlen. Aber wenn so ein Diebstahl nicht gerade im Auftrag begangen wird, kann der Dieb seine Beute kaum zu Geld machen. Ach. Also soll ich sie zurückkaufen. Gegen ein hohes Lösegeld. Und nun sollen wir die Geige wieder auftreiben. In gewisser Weise ja. Wie viel Geld fordert denn der Entführer? Nun, 1 Million Dollar. Eigentlich ist die Guarneri noch mehr wert. Aber zum Glück weiß der Dieb das nicht. Wo wurde denn die Geige aufbewahrt? Sie lag dort drin. Die Vitrine besteht aus Spezialglas und ihr Öffnungsmechanismus wird durch einen Code gesichert. Vor 3 Tagen bemerkte ich den Diebstahl. Es muss also in der Nacht zuvor geschehen sein. Wer außer Ihnen kannte den Code? Den wusste nur ich. Ich habe vielleicht nicht immer darauf geachtet, ob man mir über die Schulter sah. Was aber viel schlimmer ist... Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Code am Abend zuvor überhaupt aktiviert habe. Das dürfte der Versicherung nicht gefallen. Darum haben Sie also uns beauftragt und nicht die Polizei verständigt. Ist es eigentlich einfach, in Ihr Haus zu gelangen? Mein Sicherheitssystem ist sehr zuverlässig. Ihr könnt es euch nachher ansehen. Aber erst wollte ich euch noch das hier zeigen. Das Schreiben des Entführers. Paul fand es gestern früh im Briefkasten. Darf ich? Große Druckbuchstaben mit Filzstift geschrieben. 1 Mio Dollar... Unregistrierte, saubere Scheine, dann Geige zurück, keine Polizei, nur ein Bote, ein Kind. Samstagnachmittag, Ort Rückseite, sonst Diener des Herrn kaputt. Seht mal, auf die Rückseite sind 3 Fotos gedruckt. Ein Canyon, eine Straße, die in einen Tunnel führt und ein steiler Hang. Mit 4 großen Felsblöcken an der Oberkante. Auf einem der Felsen ist eine Stelle mit einem Kreuz markiert. Das ist alles, was es an Hinweisen auf den Übergabeort gibt? Ja, wo soll das denn sein? Ich habe keine Ahnung. Na toll. Bereits morgen Nachmittag will der Täter das Geld. Wie sollen wir denn bis dahin den Erpresser ermitteln und die Geige retten? Das ist unmöglich. Der Täter ist mir vorerst egal. Ich möchte vor allem die Geige. Die Geige? Aber dazu brauchen wir doch den Dieb. Oder 1 Million Dollar. Sie wollen doch nicht allen Ernstes auf den Deal eingehen. Doch, Bob, das Geld ist mir egal. Aber meine Diener des Herrn ist einzigartig. Dann sollen wir für Sie den Übergabeort herausfinden. Auch. Bitte schaut in den Koffer. Wahnsinn. So viel Geld. Das sind bestimmt... Exakt 1 Million Dollar. Und Sie wollen das Geld einfach so abgeben? Von wollen kann keine Rede sein. Und nicht ich, sondern Ihr gebt es ab. Wieso übergeben Sie das Geld nicht selber? Ihr habt es doch selbst gelesen. Nur ein Bote. Ein Kind. Aber wir sind keine Kinder mehr. Ja, aber auch noch nicht richtig erwachsen. Der Täter dürfte einen von uns akzeptieren. Schließlich kann man keinen 6-Jährigen in solch eine Situation bringen. Ihr habt recht. Ich glaube, ich wäre der richtige Mann, um die Dollars zu überbringen. Ich dachte eher an Justus. Die Aufgabe ist nicht so ungefährlich, wie sie scheint. Schließlich fahrt ihr mit 1 Million Dollar durch die Gegend, falls ihr den Auftrag überhaupt annehmen wollt. Selbstverständlich nehmen wir den Auftrag an. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr kein Honorar verlangt. Aber falls ihr mir die Geige zurückbringt, wird natürlich eine schöne Spende für euer Detektivbüro abfallen. Zunächst müssen wir den Übergabeort ausfindig machen. So schwer dürfte das doch nicht sein. Schließlich möchte uns der Entführer ja keine Hindernisse in den Weg legen. Die Stelle muss in der zur Verfügung stehenden Zeit erreichbar sein. Sie sagten, Sie hätten das Schreiben bereits gestern bekommen. Ja, dadurch haben wir viel Zeit verloren. Ich musste erstmal überlegen, wie ich reagieren sollte. Das Geld konnte ich von meiner Hausbank bekommen. Und heute Morgen fiel mir durch einen glücklichen Zufall ein alter Zeitungsartikel über euch in die Hände. Es muss sich um einen bekannteren Ort handeln. Am Rand von einem Bild kann man Touristen erkennen. Vielleicht einen Nationalpark. Allerdings einer, der nicht in der Nähe ist. Aber für den Grand Canyon ist er nicht tief genug und zu viele Bäume. Aber die Schlucht ist weniger bewachsen als Yosemite. Es müsste einer der Parks hinter Las Vegas sein. Zion! Das muss der Zion-Nationalpark sein. Ich bin mit meinen Eltern dort durch einen Tunnel gefahren. Genau wie der auf dem Bild. Mr. O'Sullivan, besitzen Sie Bücher über die Nationalparks? Aber natürlich, gleich hier. Bitte? Ah, danke. So, hier. Ich hab's gewusst. Passt haargenau. Bis zum Seilpark sind es, schätze ich mal, 7 bis 8 Stunden Fahrt. Ohne Pause gerechnet. Wir sollten also spätestens morgen früh um 4 starten. Um 4? Lieber wäre mir, ihr fahrt heute noch los. Wenn sich während der Fahrt etwas verzögert, ist meine Geige weg. Dem Argument ist kaum etwas entgegenzusetzen. Fahren wir also heute. Einverstanden. Okay. Wunderbar. Ihr bekommt natürlich einen Mietwagen gestellt. Und für eure Spesen komme ich auch auf. Und wie bleiben wir in Kontakt? Ich würde gerne in eurer Nähe bleiben. Über Handy können wir uns dann verständigen. Woher weiß ich, dass mir der Entführer die richtige Geige aushändigt? Du denkst an alles, Justus. Reicht dir das Foto? Ich hätte es gerne wieder. Es wurde von der Versicherungsgesellschaft aufgenommen. Natürlich. Eine Frage noch. Wie lange arbeitet eigentlich Mr. Hendry schon bei Ihnen? Ich ahne, worauf du hinaus willst, Justus. Aber ich vertraue ihm vollkommen. Ihr denkt doch nicht... Es war eine reine Informationsfrage. Schön, dann wäre jetzt alles geklärt. Machen wir uns an die Arbeit. Peter, ich glaube nicht, dass es klug wäre, mit einem teuren Designerkoffer loszufahren, der bereits im leeren Zustand Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich schlage vor, wir stecken das Geld in Packpapiertüten. Papiertüten? Papiertüten, wie es im Supermarkt gibt. Als hätten wir für unseren Wochenendtrip eingekauft. Drei Jungs auf Campingtour. Und wählen Sie bitte einen preiswerten Leihwagen. Wenn wir auffallen, sind die Dollars verschwunden, ehe wir den Seilpark erreicht haben. Spätestens einer Stunde wird's dunkel. Wir sollten ans Abendessen denken. Ja, unglücklicherweise hast du ja bei unserem überstürzten Aufbruch Tante Mathildas Lunchpaket in der Zentrale liegen lassen. Weil sich Peter bei mir schnell noch ein paar CDs aussuchen wollte. Und jetzt hat diese Karre nicht mal einen CD-Player. Ach, ich bin wieder schuld. Klar bist du schuld. Es hat nämlich eine sehr lange Tradition bei uns, dass du schuld bist, Peter. Ist es nicht so, Dritter? Es ist so. Na, wenn Justus das sagt, ist es wohl so. Dass Justus Jonas recht hat, ist ja ebenfalls eine lange Tradition bei uns. Die drei kamen langsamer voran als geplant, aber inzwischen waren sie auf dem Highway Richtung Osten unterwegs. Nach einer ganzen Weile fand Bob eine Gelegenheit für eine Essenspause, die Filiale einer Fastfood-Kette. Während Justus die Menüs kaufte, suchten Peter und Bob einen Tisch, von dem aus sie den Eingang im Auge hatten. So, bitte sehr. Danke, Erster. Ah, die Spesen bekommen wir doch von Mr. O'Sullivan bezahlt. Da hätten wir doch auch was Vernünftiges essen gehen können. Aber so sparen wir Zeit. Der Verkehr hat uns ziemlich aufgehalten und es wäre gut, wenn wir heute Abend noch weiterkommen. Wo steckt eigentlich das Geld? Liegt neben uns auf der Bank. Mhm. Ob man mit 1 Million wohl den ganzen Laden verkaufen könnte. Ich wüsste was Besseres, als einen Burgerladen im Nirgendwo zu betreiben. Freunde, kneift mich mal. Dick Perry, das kann nichts Gutes bedeuten. Köpfe runter. Zu spät. Er hat uns schon gesehen. Die drei Grünschnäbel aus Rocky Beach. Lang nicht mehr gesehen. Arbeitet ihr wieder an einem interessanten Fall? Ich darf mich doch zu euch setzen. Das ist leider unmöglich. Danke. Heiß heute, nicht wahr? Wieso treiben Sie sich eigentlich noch hier rum? Ich dachte, Sie wären... Dick Perry hat überall seine Freunde, die ihm helfen. Arbeiten Sie wieder als Detektiv? Wie lautete noch Ihr Motto? Willst du auf die schiefe Bahn, vertraue dich Dick Perry an. Ihr scheint mich völlig falsch in Erinnerung zu haben. Aber nun sagt mal, ihr seid doch bestimmt nicht auf Urlaub hier. Durchaus nicht. Wir erstellen für das Lokalblatt eine Fotoreportage über die Nationalparks. Sie sind doch bestimmt auch nicht unterwegs, um auf dem Colorado Schlauchboot zu fahren. Ihr seid also auf Fototour. Und in der Tüte dort habt ihr bestimmt die Kamera? Da drin ist was zu essen. Donuts. Ja, Donuts. Mit denen man einen vorlauten Mund stopfen kann. Ich muss feststellen, ihr könnt mich immer noch nicht leiden. Haltet mir bitte den Platz frei, meine lieben Freunde. Ich muss kurz zur Toilette und würde mich gleich gerne weiter mit euch unterhalten. Los, weg hier! Jos, pass auf! Au, pass auf! Die Tüte! Schnell, einsammeln! Akiman, was geht hier? Ich weiß nicht. Der Typ mit der bunten Strickmütze da hat sich völlig schnell weggedreht, als ich zu ihm geschaut habe. Los, raus hier! Wenn wir so weitermachen, haben wir bald eine ganze Meute von Wölfen am Hals, die auf das Geld scharf sind. Dieser Typ mit der Strickmütze hat mir gar nicht gefallen, Kollegen. Und warum musst du uns bloß diese eklige Klette Dick Perry über den Weg laufen? Glaubt ihr, dass er etwas geahnt hat? Schon möglich. Na, diesem Dickwanz ist nicht zu trauen. Der taucht bestimmt wieder auf. Übrigens, Zweiter, kann es eventuell sein, dass du zu schnell fährst? Ja, natürlich fahre ich zu schnell. Ich bin doch nicht auf eine erneute Begegnung mit Dick Perry scharf. Wenn der noch dieselbe alte Kiste wie früher hat, dann schraubt er sowieso noch eine Stunde am Anlass herum. Peter, langsamer! Sofort! Was ist los? Polizei! Fahren Sie rechts ran! Das kann teuer werden. Hoffentlich zahlt O'Sullivan auch Strafzettel. Und hoffentlich durchsuchen die nicht das Auto. Wie sollen wir erklären, dass wir hier eine Million in Papiertüten neben uns liegen haben? Die werden uns für Verbrecher halten. Oh, wir sagen... Stellen Sie den Motor ab. Führerschein. Ich, ja, sofort hier. Drei Jungs. Ist das ein Leihwagen? Ja, Sir. Und was treibt ihr? Wir fahren in den Nationalparks. Cyan Park. Ihr beiden auch. Eure Papiere. Bitte setz hier. Ja, meine ID-Card. Was ist in den Tüten? Spaghetti, Sir. Wir haben nichts auf dem Kerbholz. Wir sind nur ein wenig zu schnell gefahren. Das geben wir ja zu. Gebt mir das mal raus. Na los. Hallo, meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde von der Polizei. Ich bin sozusagen ein Kollege von Ihnen. Hier ist mein Ausweis. Ich bin Detektiv meines Zeichens. Und? Die drei Jungen da sind in Ordnung, Sir. Sie machen einen Ausflug in die Nationalparks. Ihre Mamas haben mich beauftragt, sie zu beschützen, weil sie sich Sorgen um ihre lieben Kleinen machen. Die Jungs sind offenbar ein wenig zu schnell gefahren. Am besten, sie knöpfen ihnen ein paar Dollars ab, damit ihnen das eine Lehre ist. Das wollte ich gerade tun, Mr. Perry. Perry. Würden Sie mich jetzt bitte meinen Job machen lassen? Aber selbstverständlich, Sir. Der Polizist kassierte das Bußgeld und kehrte zum Wagen zurück. Dick Perry trat an den Chevrolet der drei Fragezeichen und streckte seine schwitzige Hand durch das geöffnete Fenster. Na, sind wir jetzt Freunde? Ihr kleiner Dienst war doch bestimmt nicht uneigennützig. Oder schätze ich das falsch an? Da kennt ihr aber euren Dick Perry schlecht. Ich möchte nur helfen. Es stinkt doch 1000 Meilen gegen den Wind, dass ihr in Schwierigkeiten steckt. Ja, uns geht's verdammt gut. Zumindest, wenn wir nicht von Detektiven aus Santa Monica belästigt werden. Das heißt, wenn sie überhaupt noch einer sind. Nun, meine Detektivmarke ist in der Tat ein wenig antik. Aber das ist dem netten Polizisten nicht aufgefallen. Ich müsste mich verdammt täuschen, wenn eure Gereiztheit nicht etwas mit diesen Tüten zu tun hat. Du klammerst dich ja daran fest, als wäre es deine Altersversicherung, Bob. Auf Wiedersehen, Mr. Perry. Den Kerl werden wir so schnell nicht wieder los. Dick Perry ahnt, dass wir ein Geheimnis mit uns herumtragen. Also werden wir mit seiner Anwesenheit leben müssen. Unser Freund ist bereits hinter uns. Was ist, Peter? Warum bist du noch langsamer? Wir ändern einfach unsere Taktik. Wiegen wir Perry in Sicherheit. In einer Stunde suchen wir uns ein Motel, checken ein und winken ihm nochmal freundlich zu. Morgen müssen wir ihn dann irgendwie abhängen. Los wie? Nach einer Weile entdeckten die drei Fragezeichen eine bunte Hotelreklame und verließen den Highway. Sie checkten ein und bekamen ihr Zimmer zugewiesen. Ihr Auto parkten sie vor dem Zimmer und trugen das wenige Gepäck hinein. So, hereinspaziert in die gute Stube. Gute Stube? Das Hotel ist die reinste Bruchbude. Sei mal still, da ist jemand vorgefahren. Das war nebenan. Wartet mal, ich seh mal nach. Ah, wie erwartet. Perrys alter Ford steht draußen. Bob und Justus hatten eine unruhige Nacht. Immer wieder nahm Justus das Foto der Geige zur Hand und prägte sich das Aussehen des Instruments genauestens ein. Thank you. Aufwachen. Aufwachen. Aha, noch 5 Minuten, Mom. Falsch, nicht deine Ma. Rate nochmal. Oh, Justus, Bob. Ach, Mensch, hab ich ein Blödsinn geträumt. Hey, wie spät ist es überhaupt? Draußen ist es ja noch stockfinster. Kurz vor 5. Ja, aber dass du überhaupt schlafen konntest. Ich meine, Perry schnarcht wie ein ganzes Sägewerk und die Wände scheinen aus Pappe zu sein. Die Gelegenheit ist günstig. Los, lasst uns abhauen. Psst, leiser. Leiser geht's nicht. Habt ihr endlich alles? Ich hab die Tür. Und ich meine und Justus Tasche. Dann los. Licht aus, raus, Gepäck ins Auto werfen, ich ans Steuer und tschüss, Dick Perry. Oh, hört sich an wie eine gottverdammte Pausenglocke. War das Zufall? Nein, bestimmt nicht. Es muss irgendeine verdammte Dick Perry-Konstruktion gewesen sein. Das gibt's doch nicht. Hier ist ein Faden, er führt von unserer Tür in Dick Perrys Fenster. Als wir die Tür geöffnet haben, haben wir den Mechanismus ausgelöst. Ihr hättet mir durchaus eine Runde mehr Schlaf gönnen können, meine Freunde. Aber gut, auch am Morgen hilft euch Dick Perry bei Kummer und Sorgen. Oh, so eine Pleite. Aber das nützt ja alles nichts. Lasst uns trotzdem losfahren. Unser Freund ist auch schon fertig zur Abfahrt. Durch den frühen Aufbruch lagen die 3 Fragezeichen gut in der Zeit. Bereits am Vormittag erreichten sie Las Vegas. Im dichten Verkehr versuchten sie, Dick Perry abzuhängen, doch als sie die Spielerstadt auf dem Highway 15 verließen, tauchte der Ford wieder im Rückspiegel auf. Gegen Mittag machten sie Rast an einer Snackbar, ebenso Dick Perry. Der Kerl muss uns gestern nach einem Peilsender unter das Auto geklebt haben. Wenn wir einen geeigneten Moment erwischen, suchen wir das Teil und klemmen es einfach unter einen anderen Wagen. So, hier habe ich eine Karte von dem Park. Mal schauen, da ist der Tunnel, der auf dem Foto abgebildet ist. Direkt an seinem Ende gibt es einen kleinen Parkplatz. Etwa dort beginnt der Wanderweg, der zur Schlucht führen muss, die auf dem 3. Foto abgebildet ist. Und irgendwo am Weg scheint der Hang mit den Felsen und mit dem eingezeichneten Kreuz zu liegen. Aber bevor wir das Geld übergeben, müssen wir Dick Perry loswerden. Mein Plan ist folgender. Wir halten nur kurz am Parkplatz. Dort setzen wir dich, Peter, mit den beiden Papiertüten ab. Bob und ich fahren einige Kurven weiter. Wir parken, ich steige mit dem Geld aus, gehe zurück und suche den Übergabeort. Bob folgt mir in genügendem Abstand, um alles zu überwachen. Ein paar hundert Meter sollten es schon sein. Ich verstehe gar nichts. Ich dachte, ich habe das Geld. Nein, deine Aufgabe wird es sein, Dick Perry abzulenken und ihn in irgendeine Richtung zu locken. Egal welche, solange sie nichts mit unserem richtigen Ziel zu tun hat. Dann überbringst tatsächlich du das Geld? Genau, in dem Shop da drüben besorgen wir uns 2 einfache Rucksäcke. Dort rein packen wir während der Fahrt das Lösegeld und in die Tüten stopfen wir ein paar Klamotten. Perry wird dich verfolgen, Peter. Kein schlechter Plan, oder? Na, es wird meine Freude sein, Perry in die Wildnis zu führen. Durch Hecken und Dorn. Sein Anzug wird nur noch ein einziger Fetzen sein. Aber wie kommen wir in die Rucksäcke, ohne dass er den Braten gleich riecht? Wir sind zu dritt. Setzen wir ihn ein wenig unter Druck. Pass auf. Während Peter Dick Perry in ein Gespräch verwickelte, stiegen Bob und Justus in den Chevrolet. Als Perry bemerkte, dass sie losfuhren, ließ er Peter stehen und nahm die Verfolgung auf. Als sie 10 Minuten später wieder zurückkamen, hatte Peter unbemerkt die Rucksäcke besorgt. Eine Frage. Was lassen wir uns eigentlich einfallen, wenn sich Dick Perry nicht an Peter hängt, sondern an uns? Wird er nicht. Nicht, wenn Peter die Papiertüten hat. Pack die Taschen um, Peter. Fahr mal etwas ruhiger. Das sind die reinste Serpentine, Peter. Ruhiger geht's einfach nicht. Da vorne ist schon der Tunnel. Fertig. Das nenne ich mal Timing. Ja, der Tunnel ist so schmal, dass er nur einspurig befahrbar ist. jetzt müssen wir warten, bis wir passieren dürfen. Dann werde ich die Zeit mal sinnvoll nutzen. Wen willst du anrufen? O'Sullivan? Das habe ich doch vorhin schon. Ach so, was hat er denn zu Dick Perry gesagt? Nichts. Nichts? Ich habe ihm nichts von Perry erzählt. Das ist unser Problem und damit müssen wir allein fertig werden. Wen rufst du denn dann an? Jelena, ich hab ihr... Ach, hallo, ich bin's, Justus. Ach, du bist's nur. Ich darf ja was Wichtiges. Ich freue mich auch, dich zu hören. Hast du was rausbekommen? Über die Versteigerung der Geige auf dem Bild? Nein, über fernasiatische Meditationstechniken. Ach so. Gut, pass auf. Die Mönche in den Bergen... Jelena, bitte. Ja, tut mir leid. Aber ich kann niemanden erreichen. Hey, ist immerhin Memorial Day. Ja, da kann man nichts machen. Aber bleib dran, ja? Klar. Versprochen ist versprochen. Danke und... Aufgelegt. Da kommt das Signal zur Durchfahrt. Schon gesehen. Ja, schleicht doch nicht so. Nur so kriege ich genug Abstand zu unserem Vordermann. So, das müsste reichen. Und Vollgas! Ja, Perry hat zu spät reagiert. Wir haben einen guten Vorsprung. Ha, wunderbar. Und da ist auch schon der Parkplatz. Los, raus, Peter, schnell! Perfekt. Perry hat's gerade nur so mitbekommen. Er fährt auf den Parkplatz. Den sind wir also los. Jetzt kommt's drauf an. Bist du bereit? Die beiden Rucksäcke mit dem Geld, eine Wasserflasche, das Blatt mit den Fotos, die kleine Kamera... Du hast die Kamera eingepackt? Vielleicht gelingt es mir, ein Foto vom Erpresser zu machen. Denn genau in dem Moment, in dem ich die Geige in den Händen halte, wird unsere Jagd auf den Täter beginnen. Just, wir sollten kein Risiko... Ich werde schon aufpassen, Bob. Die Geige zu sichern geht vor, daran brauchst du mich nicht zu erinnern. Wenn du mich nachher wieder siehst, spiele ich dir auf der Geige ein kleines Solo vor. Lass die Drohung, Just. Bob war einige Kurven weitergefahren, sodass sie vom Parkplatz aus nicht gesehen werden konnten. Hier hielt er auf den Seitenstreifen. Justus hatte sich die Rucksäcke locker um die Schulter gehängt und machte sich auf den Weg. Als er den Parkplatz erreichte, war von Peter und Dick Perry nichts mehr zu entdecken. Teil 1 unseres Plans scheint hier zu funktionieren. Armer Dick Perry. Was war das? Das war doch, oder nicht? Henry, der Diener von O'Sullivan. Nichts, aber ich hätte auch schwören können. Nachdenklich setzte Justus seinen Weg fort. Nach einer Weile erreichte er einen Aussichtspunkt. Hinter sich entdeckte er den Abhang mit den 4 Felsen darauf, die er vom Foto kannte. Als er sich sicher war, dass ihn keiner der Touristen beobachtete, ging er zwischen 2 Büschen hindurch und machte sich an den Aufstieg. Das macht er mit Absicht. Der Überbringer soll müde sein, wenn er ankommt. Der geht echt auf Nummer sicher. Hallo? Ist da jemand? Ich habe die Ware dabei. Keiner zu sehen. Hallo? Wo steckt der Anführer nur? Mist! Was ist das? Da schimmert doch was. Da ist was vergraben. Ein Geigenkasten! Der Rucksack weg damit. So. Tatsächlich, der Koffer. Aber wie kommt der Entführer an? Das Geld! Ah, noch da. Dann wollen wir mal. Und? Hast du die Geige? Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, Kollegen. Wie? Was meinst du? Seht selbst. Nur ein Zettel? Lass mal sehen. Gratulation. Komm um Mitternacht. Und auf der Rückseite sind wieder drei Fotos. Was soll das denn? Der erste Treffpunkt war nur ein Test. Der Täter wollte prüfen, ob O'Sullivan sich an die Bedingungen hält. Die Geige wird erst um Mitternacht übergeben. Und zwar im Antelope Canyon. Ich kenne den. Ein Slot Canyon. Ganz schmal, manchmal gerade einen Meter breit. Durch die Öffnung oben kann an bestimmten Stellen Sonnenlicht einfallen. Wie hier auf dem dritten Bild. Da, wo einer der Strahlen aufkommt, ist doch die Markierung. Ja, nur, dass die Sonne um Mitternacht nicht scheint. Zumindest nicht bei uns. Dieses Rätsel werden wir erst fortlösen können. Und wo befindet sich nun dieser Antelope Canyon? Bei Page, Arizona. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Es wäre gut, wenn wir nicht auf den letzten Drücker ankommen. Los. Als er eine gute Handyverbindung hatte, rief Justus ihren Auftraggeber an. Ich danke euch erst einmal und bitte euch sehr, auch den zweiten Versuch zu wagen. Die drei Fragezeichen lassen sie nicht im Stich. Gut, ich werde euch folgen und mir ein Hotel in eurer Nähe suchen. Wo befindet sich eigentlich Ihr Diener, Mr. O'Sullivan? Zu Hause, nehme ich an. Warum? Nur eine Routinefrage. Wir melden uns wieder, Mr. O'Sullivan. Bis dann. Mir war so, als hätte ich Henry auf dem Parkplatz beim Tunnel gesehen. Ich hab's O'Sullivan lieber nicht erzählt. Ist euch was aufgefallen? Ach, da muss ich leider passen, Erster. Ja, vielleicht habe ich mich hier auch getäuscht. Wie ist es dir eigentlich mit Dick Perry ergangen, Peter? Frag lieber, wie es ihm ergangen ist. Er hat sein Jahresprogramm für übergewichtige Detektive an einem Tag absolviert und bestimmt mehrere Kilo abgenommen. Er verfolgt uns. Relativ weit hinten, aber ich denke, das ist er. Wahrscheinlich hat uns Dicky wirklich ein Peilgerät unter die Kühlerhaube geklebt. Die Fahrt führte über den Colorado weiter nach Page. Es waren nur noch wenige Meilen bis zum Übergabeort, aber es war auch nicht mehr lange bis Mitternacht. Hey Peter, da ist es. Das soll ein Parkplatz sein? Das ist ja die reinste Staubpiste. Fehlt nur noch, dass ihr gleich mein Strohbündel durchrollt. Was du meinst, ist kein Stroh, sondern... Was ist das? Gib mal die Lampe her. Ach so, nur eine Plane. Vermutlich ein Sonnenschutz für Besucher, wenn sie auf die Tour in die Wüste warten. Wohl wieder ein Trick von euch, was? Zweimal lasse ich mich nicht durch die Gegend jagen. Ach, kümmern Sie sich doch bitte um Ihre eigenen Probleme, Mr. Perry. Aber lassen Sie uns in Ruhe. Nicht, wenn ihr Grünschnäbel mit so viel Geld unterwegs seid und mir nicht sagen wollt, um was es geht. Da beulen sich ja die Geldbündel so durch, dass jeder Gangster nervöse Zuckungen bekommen würde. Am liebsten würden Sie sich doch selbst bedienen, Mr. Perry. Ihr Budget scheint ja zurzeit sehr knapp zu sein. Fehlen Ihnen etwa die Aufträge? Dann machen Sie doch etwas Werbung. Werfen Sie Flugblätter in die Briefkästen oder erfinden Sie ein neues Geschäftsslogan. Euer Auftraggeber hätte lieber mich als euch engagieren sollen. Nun, vielleicht wird sich noch eine Gelegenheit ergeben, in der ich mein Können unter Beweis stellen kann. Die Gelegenheit ergibt sich gerade. Bitte lassen Sie uns doch einmal an Ihrem Können des Verschwindens teilhaben. Du gehst mir auf den Geist. Naja, verschwinden kann man das nicht nennen. Wenigstens packt er jetzt außer Hörweite. Also, wie werden wir ihn los? Ich bin offen für Vorschläge. Was ist das denn jetzt? Ja? Oh, Mr. Sullivan. Ja klar, alles nach Plan. Ich melde mich nach Mitternacht bei Ihnen. Bitte versuchen Sie nicht anzurufen, das könnte gefährlich für mich werden. Kaum erwarten, ich weiß. Bitte verlassen Sie sich auf uns. Peter, du kennst dich doch hier aus. Wie kann ich zu diesem Canyon fahren? Vergiss es, Just. Dazu brauchst du schon einen Jeep. Unsere Kiste würde im Sand stecken bleiben. Na, du musst schon laufen. Das Ganze ist eine Art ausgetrockneter Flusslauf. Du musst dich immer nur in der Mitte halten. Irgendwann stößt du auf einen querliegenden Höhenzug. Er wird vom Antelope Canyon durchbrochen. Der Eingang ist nur ein paar Meter breit. Du wirst unsere beste Taschenlampe brauchen. Oh Mann. Ich würde dir den Job ja gerne abnehmen, aber nun ja, Antelope ist ein alter indianischer Canyon und man sagt, dass dort nachts Geister umgehen. Das haben wohl damals seine Eltern erzählt, um dir Angst zu machen. Ich weiß, dass du nicht an solche Dinge glaubst. Ich sag's ja nur. Eine unumstößliche Tatsache ist hingegen die Anwesenheit von Dick Perry. Was also unsere Fallzyklette betrifft, schlage ich Folgendes vor. Wir verschwinden abwechselnd in die Dunkelheit, so als ob wir pinkeln gehen wollten oder sonst was. Erst Peter, dann ich und dann du. Peter nimmt heimlich einen Rucksack mit und deponiert ihn dort neben dem Gebüsch. Ich nehme das restliche Geld und du, Justus, gehst ohne. Aber du kehrst nicht zurück. Bis Dick Perry kapiert, dass du auf Tour gegangen bist, wirst du in der Nacht nicht mehr aufzuspüren sein. Und dann gibt es ja noch Peter und mich, um ihn gegebenenfalls aufzuhalten. Na? Ein guter Plan. Wir sollten anfangen. Ich werde eine Weile brauchen, bis ich den Canyon gefunden habe. Und vielleicht ist es von Vorteil, sich dort vorher noch etwas umzusehen. Ja, der Plan hat leider einen Nachteil. Wir werden dich nicht begleiten können. Du wirst vollkommen auf dich allein gestellt sein. Bobs Plan wurde in die Tat umgesetzt. Nach gut einer halben Stunde verabschiedete sich Justus, nahm die Rucksäcke, die Bob und Peter deponiert hatten, an sich und machte sich auf den Weg in die Wüste. Dieses Mal soll ich wohl Justus verfolgen. Wieder auf irgendwelchen sinnlosen Zickzackwegen, damit ihr eure Ruhe vor mir habt. Darauf falle ich nicht mehr rein. Grünschnäbel. Schade. Sowas von schade. Oh, Mist. Schon 20 vor. Ich hätte gedacht, das ginge schneller als... Au! Ist das finster hier. Wo hab ich denn die Lampe? Ah, da. Da ist doch was. Der Führer muss meine Lampe gesehen haben. Ah, dann kann die Show ja losgehen. Hallo? Hallo? Justus musste unweigerlich an die indianischen Geister denken, von denen Peter gesprochen hatte. Mit einem Mal rauschte über ihm etwas. Als Justus den Kopf hob, traf ihn auch schon eine gewaltige Ladung Sand. Die Million! Gib mir die Millionen! Komm raus, du Phantom! Du kriegst deine Million, aber nur gegen die Geige! Und, bist du indianischen Geistern begegnet? Sowas in der Art. Ein wenig gruselig war es wirklich. Selbst für meine Verhältnisse. Und dann war ich plötzlich von ein paar brennenden Büschen eingeschlossen. Deshalb hat es so lange gedauert. Ich hab sie erst noch runterbrennen lassen, damit ich an ihnen vorbeikomme. Ansonsten war es sehr sandig und anstrengend. Nur den Erpresser habe ich wieder nicht zu Gesicht bekommen. Er ist wie ein Phantom. Tänzelt um einen herum und du kannst ihn nicht greifen. Leider sind wir nicht weiter als zuvor. Und was ist dann mit dem Geigenkasten, den du da anschleppst? Nichts. Nur dasselbe wie letztes Mal. Hier, seht selbst. Oh, noch ein Treffpunkt? Hey, da ist was runtergefallen. Ein Polaroid-Bild. Ziemlich unterbelichtet. Aber das sind eindeutig wir? Wie wir hier auf dem Parkplatz gewartet haben. Hey, gib mal her. Letzte Warnung. Das nächste Mal bist du allein. Und wann ist das nächste Mal? Montag, also übermorgen um 11 Uhr. Ich hatte so gehofft, dass du uns das Ding endlich mitbringst. Wir werden die verflixten Millionen einfach nicht los. Und Dick Perry auch nicht. Hallo Justus. Ah ja, die viele Kohle ist auch noch da. Aber was schleppst du da für einen merkwürdigen Koffer mit dir rum? Bist du unter die Mafiosi gegangen und transportierst darin dein Maschinengewehr? Meine Güte, Justus, du sollst mich endlich einweihen. Ihr schaut nicht gerade drein, als wärt ihr vom Erfolg verwöhnt. Ihr braucht Hilfe, Jungs. Hilfe von einem Profi. Machen wir uns endlich auf den Weg. Wohin des Wegs, Chef? Flagstaff, Richtung Grand Canyon. Aye, aye, Sir. Warum der Entführer ihnen einen Tag Pause verordnet hatte, war eine der Fragen, die sich Justus stellte, als die drei Detektive am nächsten Morgen auf dem Campingplatz zusammensaßen und frühstückten. Und warum hat er diese ganze Show abgezogen? Nur um einen dritten Treffpunkt zu übermitteln? Morgen sollen wir noch vorsichtiger vorgehen. Der Kerl muss ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis haben. Zeig ihm bitte nochmal das Foto, Justus. Unser Täter muss irgendwo im Dunkeln der Wüste gewartet haben. Im Hintergrund des Bildes sieht man sogar Dick Perry in seinem Auto. Wo steckt der überhaupt? Ich habe mich schon richtig an ihn gewöhnt. Hat Dick Perry uns eigentlich bis vor den Zeltplatz verfolgt? Nicht, dass ich wüsste. War wirklich eine gute Idee, auf den Campingplatz zu fahren. Im Gegensatz zu uns hat Perry bestimmt kein Zelt dabei. Wahrscheinlich besorgt er sich gerade irgendeine zerknitterte alte Regenplane. Das ist doch eine gute Gelegenheit, um unser Auto nach dem Peilsender abzusuchen. Es ist schon erstaunlich, dass Perry immer wieder auftaucht, selbst wenn er ohne Sichtkontakt fährt. Ich wette, wir finden was. Peter ist eindeutig schneller als du, Bob. Tja, du verwechselst schlampig mit schnell. Hey! Aua! Just, jetzt sag doch auch mal was. Wer von euch beiden den Sender findet, bekommt einen tollen Preis. Den letzten Schluck Kaffee. Ich hätte lieber die Million. $1 Million? Au! Oh. Ah, Mr. O'Sullivan. Ich wollte mit euch sprechen. Die Hände können wir Ihnen leider nicht geben. Die sind etwas schwarz. Ist euer Wagen kaputt? Nein, nein, ist alles in bester Ordnung. Ich wollte auch nur kurz vorbeischauen. Nach allem, was du gestern Nacht berichtet hast, hätte ich vollstes Verständnis, wenn ihr den Auftrag abgeben würdet. So leicht lassen wir uns nicht beeindrucken, Mr. O'Sullivan. Sie werden Ihre Geige wieder in den Händen halten. Das freut mich zu hören. Ich möchte mir allerdings keine Vorwürfe machen, wenn etwas schief geht. Ihr seid noch nicht, und der Grand Canyon ist, nun... Er ist... Sie meinen, wir sind für solch eine Begegnung noch nicht erwachsen genug und der Grand Canyon ist sehr tief. Also, ich werde aufpassen. Nein, Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Ich sollte mir vielleicht nicht ganz so viele Gedanken machen. Aber wenn morgen wieder etwas schief geht, sprechen wir noch einmal über die Sache. Kann ich euch noch helfen? Braucht ihr eine Karte vom Grand Canyon? Essensvorräte? Nicht nötig. Wir fahren gleich selbst zum Supermarkt einkaufen. Dann verschwinde ich besser. Ich wohne im Hotel Sedona, falls ihr es euch anders überlegen solltet. Haben Sie inzwischen schon etwas von Ihrem Diener gehört? Henry, ja. Ich habe ihn vorher zu Hause angerufen. Alles in Ordnung. Dann habe ich mich mit diesem Henry wohl doch getäuscht. Naja, andererseits kann man Telefone auch umleiten. Aber lass uns weiter nach dem Peilsender suchen. Ich bin heiß auf den kalten Kaffee. Doch nicht Bob, sondern Peter war es, der unter der Beifahrertür fündig wurde. Wie geplant fuhren sie zum Supermarkt, um einzukaufen. Bei der Gelegenheit wollten sie dann auch den Sender an einem anderen Auto anbringen. Sie entschieden sich für einen Wagen aus Maine. Peter befestigte den Minisender. Dann blieb er im Auto zurück, um auf die Rucksäcke aufzupassen, während Justus und Bob in den Supermarkt gingen. Als sie vollbepackt zurückkamen, erlebten sie eine Überraschung. Hä? Hier haben wir Peter doch zurückgelassen. Schau, der Wagen aus Maine steht immer noch da. Und wir standen dort. Aber dann ist Peter weggefahren? Ohne uns? Nie im Leben. Irgendetwas geht hier vor, Just. Hastig liefen Justus und Bob durch die Reihen der parkenden Autos. Aber Peter blieb verschwunden. Bob beobachtete den Durchgangsverkehr auf der Hauptstraße, als er Justus plötzlich anstieß. Da, Peter, da vorne! Tatsächlich, der fährt hier wie der Henker. Die Dollars, alles ist aus. Ja, Wie bitte? Wir sollten erstmal von der Straße runter. Nun reg dich mal ab und erzähl in Ruhe, was passiert ist, Peter. Die Dollars sind weg. Nicht alle, aber der eine Rucksack. Wie weg? Ich, als ihr zum Supermarkt seid, da wurde ich abgelenkt und... Die Rucksäcke waren noch im Kofferraum. Ja schon, aber ich habe einen rausgenommen. Ich wollte einfach mal reinschauen, ob noch alles in Ordnung ist. Und dann wurde ich abgelenkt und... Wie abgelenkt? Mir. Abgelenkt wovon und... Ein Mädchen... Ein Mädchen? Ja, sie sah ziemlich toll aus und ich habe ihr hinterher geschaut. Dadurch habe ich nicht mitbekommen, dass hinter mir ein Auto gestoppt hatte. Ich hörte Schritte, drehte mich um und blickte in eine dunkle... In eine Maske? Ja, in eine schwarze Wolfstrumpfmaske. Nur die Augen waren zu sehen. Ein Messer hatte der Kerl auch noch dabei. Er riss mir den Rucksack aus den Händen. Du sprichst von einem der Rucksäcke mit den Dollars? Aber ja doch, Justus. Das ist es ja. Der Dieb sprang zurück in einen Wagen, dann gab er Gas und weg war er. In was für einem Auto flüchtete er? Das ist doch jetzt völlig unwichtig. Wie ging es weiter, Peter? Hast du ihn verfolgt? Weißt du, wohin er gefahren ist? Wer es war? Irgendwas? Er fuhr einen ziemlich ungewöhnlichen Chrysler mit Kennzeichen aus Florida. Die Nummer konnte ich nicht erkennen. Der Kerl ist losgebraust wie ein Irrer. Bis ich ausgepackt hatte, war er schon auf der Hauptstraße. Ich hinterher. Er fuhr die Straße entlang Richtung Highway. Dann ging alles so schief. Der Typ erreichte die Kreuzung, an der man die Schienen der Pacific Rail überqueren kann. Die Schranken gingen gerade runter. Der Typ sieht das, biegt ab und brettert gerade noch über die Schienen. Und du? Die Trottel vor mir haben mich natürlich nicht vorbeigelassen. Aber das wäre schon zu spät gewesen. Ein riesiger Güterzug rollte über den Bahnübergang. Mann, das waren bestimmt über 100 Waggons. Ich bin fast durchgetreten. Nach einer Ewigkeit gingen die Schranken wieder hoch. Und da war der Räuber über alle Berge. War er. So ein Mist! Ich hab alles vermasselt. Wenn du nicht dem Mädchen hinterher... Dann hätte Peter den Räuber 2 Sekunden früher gesehen. Na und? Hätte das was genützt? Also ich sag dir, nein. Warum hast du das Geld denn aus dem Kofferraum geholt, verdammt nochmal? Damit fing doch alles an! Justus! Hast du dein Gehirn ausgeschaltet? Dann hätte der Täter einfach Peter das Messer in die Rippen gebohrt und ihn gezwungen, den Kofferraum aufzuschließen. Wenn er das mit dem Geld überhaupt gewusst hat. Mensch, vielleicht hat es der Typ nur auf dem Geldbeutel abgesehen und freut sich nun über 500.000 Dollar. Sein Glückstag. 6 richtige im Lotto. Toll. Das glaube ich nicht. Ich habe nämlich vergessen, euch noch etwas zu erzählen. Auf der Ablage hinter der Rückbank lag eine bunte Strickmütze. Eine bunte Strickmütze, ja? Was soll uns das sagen? Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht blöd anpacken. Ich weiß, wir sind ein Team. Ich bin nur so enttäuscht. Vergessen wir es erst, da. Peter, gib doch zu, dass es alles nicht wahr ist. Und dass du das Geld irgendwo versteckt hast, um es später zu holen. So verrückt es sich auch anhören mag. Aber die Lösung wäre mir am liebsten. Glaubst du das wirklich? Für einen Außenstehenden klingt die Geschichte schon etwas schräg. Vor allem wird O'Sullivan so denken. Der nimmt uns die Story vom Überfall auf dem Parkplatz doch niemals ab, oder? Vielleicht gab's Zeugen. Das Mädchen vielleicht. Wir könnten sie natürlich suchen. Aber ich glaube nicht, dass sie etwas mitbekommen hat. Sie war ein Stück weit weg. Das ist unsere einzige Chance. Die drei Freunde schlossen das Auto ab und rannten in den Supermarkt. Gang für Gang suchten sie den Laden bis auf den letzten Quadratmeter ab. Doch das Mädchen war längst verschwunden. Niedergeschlagen kehrten sie zum Zeltplatz zurück und verzogen sich ins Zelt. Peter öffnete den 2. Rucksack und schüttete den Inhalt auf den Zeltboden. Sie fingen an zu zählen. Und zählten und zählten und zählten. 1 Million Dollar sind ganz schön viel. Nicht mal 500.000. Wir sind exakt bei 398.400 Dollar. Der Mistkerl hat auch noch den vollen Sack erwischt. Fehlen 601.600 Dollar. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als O'Sullivan zu informieren. Mit trockenem Mund wählte Justus O'Sullivans Handynummer. Seine Stimme zitterte, als er berichtete, was passiert war. Jetzt! Jetzt ist alles aus. Ich sehe mein Instrument nie wieder. Noch ist es nicht aus, Mr. O'Sullivan. Gibt es denn irgendeine Chance, den Geldtopf wieder aufzufüllen? Wie denn, Justus? Morgen soll das Lösegeld übergeben werden. Ich sitze in Flagstaff im Sedona Hotel. Meine Bank ist in Beverly Hills. Es ist Sonntag, Justus. Wie soll ich denn jetzt an $600,000 kommen? Sollten wir nicht besser die Polizei informieren? Ja, ich denke, das sollten wir. Morgen Mittag. Direkt nach dem Treffen mit dem Entführer. Also, halten Sie ein Treffen nach wie vor für sinnvoll? Natürlich, Justus. Ich würde den übrig gebliebenen Teil des Geldes übergeben und dem Entführer einfach sagen, was passiert ist. Das ist doch meine einzige Chance. Ich kann diese Aufgabe übernehmen, Justus. Selbstverständlich werden wir das in die Hand nehmen, Sir. Schließlich haben wir Ihnen das alles eingebrockt. Sprechen wir nachher nochmal. Ich werde versuchen, jemanden bei der Bank zu erreichen. Ich rufe dich an. Glaubst du, dass O'Sullivan das fehlende Geld noch auftreibt? Das ist unwahrscheinlich. Aber ganz habe ich noch nicht aufgegeben. Immerhin besitzen wir noch $400,000. Vielleicht gelingt es mir ja vorzutäuschen, es wäre 1 Million. Es kommt auf die Situation der Übergabe an. Ich muss flexibel agieren. Das wäre ein hohes Risiko, Just. Wenn das schief geht, sind $400,000 auch noch weg. Aber ich halte mich zurück. Entscheide dir. Als erstes brauchen wir einen Copyshop. Wir machen uns Dollarkopien, schneiden sie auf das Format des Geldes und packen sie zu Bündeln zusammen. Nur ganz obendrauf legen wir echtes Geld. Die so präparierten Bündel packen wir in die Mitte der Rucksäcke. An den Seiten deponieren wir möglichst richtiges Geld. Wenn der Erpresser die Scheine kontrollieren will, wird er in den Rucksack greifen und sich irgendein tiefer gelegenes Paket vom Rand rausziehen. Auch auf der oberen Schicht sollte selbstverständlich echtes Geld liegen. Vielleicht macht er es sich ja auch einfach und nimmt nur ein Bündel von oben. Und wenn er den Rucksack ausschüttet? Dann befinden sich zumindest oben und unten von jedem Bündel ein paar echte Dollars. Und unterschätzt nicht, wie man sich fühlt, wenn man kurz vor dem Ziel ist. Da muss man sich zur Ruhe zwingen. Vor allem aber, man rechnet nicht mit einem Trick. In seinen Augen sind wir keine Profis und bisher haben wir uns ziemlich an seine Bedingungen gehalten. Naja. Ich weiß, mein Plan hat seine Risiken. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass die Situation unübersichtlich wird, dann kann ich immer noch umschwenken, die Wahrheit erzählen und dem Erpresser versichern, dass er den Rest des Geldes erhalten wird. Wenn es schief geht, riskierst du die Geige. Das glaube ich nicht. Der Erpresser wird sie nicht zerstören. Sie ist sein Garant für das Geld. Sie machten es, wie Justus es vorgeschlagen hatte. In einem Copyshop fertigten sie einen dicken Stapel Dollarkopien an. Mit einem einfachen Schneidegerät, das sie sich gekauft hatten, zogen sie sich in ihr Zelt zurück, um die Massenanfertigung von Dollarscheinen in Angriff zu nehmen. Sie hatten gut die Hälfte geschafft, als O'Sullivan anrief. Wie befürchtet, hatte er das Lösegeld nicht auftreiben können. Nach einer unruhigen Nacht legten die drei Detektive am nächsten Morgen das letzte Stück bis zum Grand Canyon zurück. Dort angekommen, verabschiedete sich Justus von seinen Kollegen und machte sich mit den präparierten Rucksäcken auf den Weg zum Übergabeort. Meine Güte, ist das steil. Ein kleiner Schubs und... Davon muss es sein. Da ist jemand. Scheinen Touristen zu sein, aber wer weiß... Hi. Hi. Wirklich fantastisch hier, oder? Mhm. Allein unterwegs? Ja, ich lieb's, abseits der Wege zu gehen. Sie will auch. Sind Sie Touristen aus Europa? Wie kommst du darauf? Das T-Shirt mit dem Kolosseum. Ach so. Wir schauen uns die Nationalparks an. Morgen geht's weiter in den Antelope Park. Willst du dich zu uns setzen? Es ist so ein traumhafter Platz hier. Wo kommst du denn her? Kalifornien. Großraum Los Angeles. Los Angeles? Wunderbar, da wollen wir auf unserer Reise auch noch hin. Wohnst du direkt an der Küste? Ich wohne in der Nähe der Küste. Ah ja. Kannst du vielleicht ein Foto von uns machen? Gehen Sie mal ein Stück näher an den Abhang, dann ist der Canyon besser zu sehen. Da wird einem ja schwindelig, so tief ist und das. Und vielleicht noch einen Schritt nach hinten. Wollen wir mal weitergehen, Flora? Wir haben doch Zeit, es ist so wunderschön. Schau, wie der Canyon im Sonnenlicht langsam die Farbe verändert. Wisst ihr was? Ich find sie wirklich cool. Absolut scharf. Also, ihr habt recht. Ich werde noch was abhängen und mir den Anblick reinziehen. Habt ihr was zu trinken? Ihr habt doch bestimmt hier was drin. Hey, Cola, geil, ihr seid die Besten. Oh, das wird gut. Wisst ihr eigentlich, warum so viele Amerikaner fett sind? Das wisst ihr nicht, ja? Das liegt an den Hamburgern. An den Hamburgern, dem Ketchup, der Mayo und natürlich auch dem Autofahren. Und an der Cola. Cola macht fett. So richtig fett. Und davon müssen wir rülpsen. Benjamin! Wisst ihr, was voll öde ist? Ich hab mein Futter vergessen. Habt ihr was für mich dabei? Vielleicht Erdnussbutter? Ihr habt doch bestimmt hier Erdnussbutter drin. Finger weg! Ich glaub nicht, dass da Erdnussbutter drin ist. Komm, Flora, wir wandern weiter. So ein unverschämter Kerl. Ey, bleib doch! Ist doch echt nett hier. Oh, geschafft. Die bin ich los. Ah, da, wo der Mann saß, ist die Markierung. Sieh dir das Gesicht an. Mehr nicht? Sieh dir das Gesicht an. Welches Gesicht denn? Ha, er muss den Felsen meinen. Mit etwas Fantasie, ja. Diese Glatze, hängende Wangen und Augenlider. Das könnte glatt, Alfred... Bleib sitzen, Junge! Ja, Sir. Das Geld! In den Rucksäcken. Die Geige? Hier. Darf ich mich umdrehen? Aber langsam, Junge. Justus drehte sich vorsichtig um. Der Mann war ganz in Schwarz gekleidet. Über den Kopf hatte er sich eine Kapuze gestreift. In der linken Hand hielt er ein Messer, in der rechten einen Geigenkoffer. Es ist alles, wie Sie es gewünscht haben. Das Geld. Wer gibt mir die Garantie, dass ich dann noch die Geige halte? Niemand. Ja, aber... Sitzen bleiben. Verstehen Sie doch. Ich brauche eine Sicherheit. Ich nehme ein Bündel aus dem Rucksack. Sehen Sie, ich blätter das für Sie durch. Alles unmarkierte Scheine, wahllos nummeriert. Ich werfe Ihnen jetzt das Geld zur Prüfung zu. In Ordnung. Zeigen Sie mir jetzt die Geige. Ich muss ganz sicher gehen. Ich ziehe jetzt mein Fernglas aus dem Rucksack. Aber langsam. Ja, natürlich. Ja, in Ordnung. Dann gehen wir jetzt aufeinander zu und tauschen die Koffer und Rucksäcke. Bleib! Ruf die Rucksäcke rüber. Geld gegen Geige. Geld her oder die Geige ist futsch. Ja, doch. Justus überlegte blitzschnell. Er musste das Vertrauen des Entführers aufrechterhalten. Vielleicht reichte es, die Säcke rüberzuschmeißen und er verschwand mit dem Geld. Wenn er es aber kontrollieren wollte... Justus warf die Rucksäcke vor die Füße des Erpressers. Dieser bückte sich und öffnete den ersten. Dann griff er mitten hinein und holte eins der Falschgeldbündel heraus. Justus setzte zum Sprung an, aber der Mann riss die Geige an sich und Justus griff ins Leere. Betrüger! Das wird dir verdammt leid tun! Nein! Nicht werfen! Du hast es so gewollt! Nein! Aus dem Weg, Fetzer! Ah! Halt, ey! Wo ist er hin? Eine Strickleiter! Mit Mühe kam Justus zwei Sprossen hoch. Aber der Unbekannte war schneller. Schon hatte er die Felskante erreicht. Justus stockte der Atem. Der Mann nahm ein Messer. Mit kräftigen Schnitten durchtrennte er die Seile. Hey! Justus klammerte sich an die Felswand. Dann stürzte er ab und fiel. Nein! Ah! Er rollte sich zur Seite, um die Kraft des Aufpralls abzufangen. Ah, das Handy! Nein! Peter! In dem Hubschrauber sitzt Peter. Ich muss ihm zeigen, dass ich okay bin. Justus streckte den Daumen hoch. Peter wiederholte die Geste. Dann stieg der Hubschrauber höher und flog an den Felsen entlang. Gelaufen. Justus? Vorbei, Bob. Aus und vorbei. Die Geige ist zerstört. Du meinst, dass man die Geige nicht mehr zusammenbauen kann oder sowas? Die Diener des Herrn ist Kleinholz. Die kann keiner mehr reparieren. Nie mehr. Nie mehr? Nie mehr. Wenn überhaupt jemals was gefunden wird. Oh Gott. Und jetzt? Jetzt helfen mir Peter bei der Tätersuche. Und dann muss ich O'Sullivan anrufen. Das wird der schwierigste Anruf meiner Laufbahn, sage ich dir. Sieht aus, als ob der Hubschrauber zum Flughafen zurückkehrt. Hast du die Autoschlüssel? Die hat Peter. Klar, blöde Frage. Wir sollten einen der Touristen fragen, ob er uns mitnehmen kann. In diesem Moment kam das Pärchen aus dem Canyon den Weg entlang. Justus, der sowieso noch etwas gut zu machen hatte, trat auf sie zu. Er entschuldigte sich und beschrieb mit knappen Worten eine Notlage, in der sie sich befanden. Ein paar Minuten später saßen sie in einem sportlichen Coupé und erreichten bald das Gelände, auf dem gerade einer der Touristenhubschrauber startete. Da seid ihr ja endlich. Aber wir haben den Mann leider aus den Augen verloren. Er ist in einem Tunnelleuchtgang verschwunden und dann war er weg. Also stehen wir mit vollkommen leeren Händen da. Wie bist du überhaupt in den Hubschrauber gelangt? Ich habe einen Rundflug gebucht. Allerdings halten sich die Hubschrauber streng an einem bestimmten Kurs. Doch als wir über den Canyon flogen, habe ich dich entdeckt. Du im Zweikampf mit dem Erpresser. Ja, ich konnte die Pilotin überzeugen, dass dort ein Verbrechen passiert. Dann haben wir die Nummer mit der Strickleiter gesehen. Da mit dir ja alles in Ordnung war, haben wir den Mann verfolgt. Aber er ist plötzlich verschwunden. Tja, und nun ist die Polizei da und jemand von der Fluggesellschaft. Inwieweit hast du denn die Polizei in unsere kleine Geschichte eingeweiht? Schweigen können gehört zu unserem Geschäft. Die Pilotin ist in dem Glauben, ich hätte den Kampf zufällig mitbekommen. Dann sollte ich mich jetzt verdrücken, bevor sie mich erkennt. Ich muss mich ohnehin bei Mr. O'Sullivan melden. Bemerkte, dass es falsch gilt, war. Und dann warf er die Geige in den Canyon. Das war nicht so abgesprochen. Was fällt dir ein? Du Amateur! Du hast sie vernichtet. Sie, meine geliebte Geige. Vermutlich hätte der Erpresser das Instrument auch dann zerstört, wenn ich ihm reinen Wein eingeschenkt hätte. Es ist alles schiefgegangen. Total. Ich geb's zu. Wo bist du gerade? Am Hubschrauberplatz im Canyon. Wir sollten die Polizei informieren. Ich habe wohl einen großen Fehler gemacht. Es ist nicht deine Schuld, Justus. Ich hätte nie auf den Plan eingehen sollen. Die Polizei ist bereits hier. Gut, halte sie auf. In einer knappen Stunde bin ich da. Soll ich dem Polizisten inzwischen alles erzählen? Wir sollten keine Zeit verlieren, wenn ich mein Geld wiederbekomme. Das ist jetzt das Letzte, was mir übrig bleibt. Ihr Dilettanten! Zerschlagt das Porzellan, dann wird plötzlich die Polizei gerufen und soll retten, was zu retten ist. Du meinst doch wohl nicht, dass mir das Spaß macht, Jonas. Detektive nennt ihr euch. Was ist das für ein Land, wo sich jedes dahergelaufene Greenhorn-Detektiv nennen darf? Jungs, ich sag euch was. Tut irgendwas Sinnvolles, sammelt Müll oder gründet von mir aus eine Rockband. Aber geht bitte nicht der Polizei auf den Geist. Sir, es ist nicht die Schuld der Detektive. Ich selber habe den Fehler gemacht. Ich habe die Jungs beauftragt. Ich hätte mich gleich an die Polizei wenden sollen. Wir sind hier nicht in einer ihrer Hollywood-Filme, Mr. O'Sullivan. Das Happy End fällt leider aus. Und alles nur, weil sie unfähig sind, die Telefonnummer der Polizei zu wählen. Was haben sie sich dabei gedacht, diese Grünschnäbel zu engagieren? O'Sullivan schwieg. Sein Gesicht hatte eine Farbe angenommen, die dem Rot der Canyonfelsen nicht unähnlich war. Das schien den Lieutenant etwas zu besänftigen. Er wandte sich wieder den Tatsachen zu. Ein zweiter Polizist protokollierte die Aussagen von O'Sullivan und den drei Fragezeichen. Danke für deine Darlegung, Jonas. Dürfte ich mal das Bild sehen, von dem du erzählt hast? Das Bild mit der Geige? Moment. Hier, bitte. Danke. Ich hätte es gerne wieder. Es ist mein Lieblingsbild. Das ist doch... Und du hast die Geige bei der Übergabe genau wiedererkannt, Jonas. So gut es den Umständen entsprechend ging, aber ich bin ziemlich sicher. Ich habe ein Fernglas benutzt. Das sagtest du bereits. Kann sein, dass wir das Bild noch einmal brauchen. Was aufgefallen, Justus? Das Foto mit der Geige ist seitenverkehrt abgezogen worden. O'Sullivans kleine Narbe ist in Wirklichkeit am linken Mundwinkel. Bist du sicher? Ja, ich denke schon. Oh, wie dem auch sei. Ich habe die Schnauze gestrichen voll. Ich brauche eine Ablenkung. Oh, Kino Stopp. Vielleicht. Da bei der Tankstelle. Ich muss telefonieren mit Jelena. Bob nutzte die Gelegenheit und tankte. Er ging in den Shop, um zu bezahlen. Bob, weißt du noch, in welchem Hotel O'Sullivan übernachtet? Ich muss ihn dringend was fragen. Ich glaube, das war das Arizona Hotel. Nee, Moment, das Sedona Hotel in Flagstaff. Danke, Dritter. Kein Thema, Erster. Las Vegas. Las Vegas? Ja, wir fahren nach Las Vegas. Willst du noch mehr Geld verspielen? Im Gegenteil. Wir holen uns die Millionen zurück. Und mehr als das. Würdest du uns vielleicht an deinen Erkenntnissen teilhaben lassen? Durchaus. Bis wir in Las Vegas sind, vergeht noch Zeit genug. Hast du Jelena denn erreicht? Ich habe mit ihr gesprochen, ja. Und sie hat rausgefunden, dass es in Beverly Hills einen Mann gibt, der behauptet, die Diener des Herrn gehöre ihm. Er hätte die Geige nur verliehen. Und er würde das Instrument seiner Tochter zum 21. Geburtstag schenken. Ach, wer ist dieser Mann? Frederick Lindgren, ein Schauspieler. Ich kenne nur Dolph Lundgren. Aber jetzt denkst du, dass er hinter allem steckt? Nun, ich denke... Einige Stunden später erreichten die drei Fragezeichen das Hotel Florence in Las Vegas. Sie stellten den Wagen in einem nahegelegenen Parkhaus ab und betraten den großzügigen Eingangsbereich. Ey, seht mal! Da vorne ist Dick Perry. Was macht der denn hier? Ich dachte, der wäre in Maine. Hinterher! Er geht zum Casino. Verflixt, wo ist er hin? Da ist er. Er sitzt sich an dem Blackjack-Tisch. Mensch, hat der viele Chips. Wo hat der Kerl bloß das ganze Geld her? Das werden wir gleich klären. Er hat uns entdeckt. Personal! Personal! Diese Jungen sind noch nicht volljährig. Meine Herren, bitte verlassen Sie sofort den Spielbereich. Na, aber... Zutritt erst ab 21 Jahren. Ihr wisst das genau. Muss ich deutlicher werden? Schon gut, wir gehen. Und nun? Verstecken wir uns. Ich denke, Dick Perry wird gleich auftauchen. Justus behielt recht. Nur wenige Minuten später durchquerte der kleine Detektiv mit eiligen Schritten die Halle. Die drei Fragezeichen hefteten sich an seine Fersen und folgten ihm bis zu einem Zimmer im 5. Stock. Und? Was siehst du zweiter? Er steht in der Tür und unterhält sich mit jemandem. Mit jemandem? Ich kann ihn nicht erkennen. Deckung! Perry kommt zurück! Wartet, da kommt noch jemand. Paul Henry, der Diener. Was zum Kuckuck will der denn hier? Uns drei suchen. Kommt, jetzt ist die Luft rein. Peter, welches Zimmer war das? Neben der Tür steht eine kleine Statue. Okay, gut. Ja? Guten Tag, Mr. O'Sullivan. Wir dürfen noch reinkommen. Ihr hier? Was? Ich dachte, ihr seid auf dem Weg nach Los Angeles. Wie habt ihr mich überhaupt gefunden? Ganz einfach. Sie haben in Ihrem Hotel in Flagstaff angerufen und darum gebeten, dass man Ihnen Ihr vergessenes Notizbuch ins Florence nachschicken möge. Stimmt es, dass die Diener des Herrn gar nicht Ihnen gehört, sondern einem Schauspieler namens Frederick Lindgren? Verhält es sich so, Mr. O'Sullivan? Es hat doch keinen Sinn, es abzustreiten. Ich... Dann hatten Sie das Instrument sozusagen nur in Verwahrung. So lange, bis die Tochter Lindgrens das Instrument bekommen soll, richtig? Ja, aber Jutta Lindgren ist eine grobe Schachtel. Sie würde die Diener des Herrn nicht spielen, sondern ihr Gewalt antun. Das wollten sie verhindern. Und sie wollten das Instrument behalten. Für immer. Es war ja ein und alles geworden. Ich hätte euch nicht engagieren dürfen. Warum überschätzt man sich nur immer wieder? Diese Frage kann ich leider nicht beantworten. Aber mit ihrer ersten Feststellung haben sie recht. Sie hätten uns nicht bitten dürfen, das Lösegeld für die angeblich entführte Geige zu übergeben. Dabei war es so ein genialer Plan. Sie haben ein feines Netz gesponnen. Sie täuschen einen Diebstahl vor und für alle Welt sollte klar sein, dass das Instrument verschwunden ist, damit Sie es heimlich behalten konnten. Doch dazu brauchten Sie Zeugen. Jemand Unverdächtigen, der vor der Polizei bestätigen würde, dass die Geige entführt und sogar zerstört wurde. Und als diese Zeugen sollten wir dienen. Genauer gesagt, ich. Aber warum drei Übergabeorte? Ich glaube nicht, dass ich euch damit was Neues sage. Der erste Ort diente dazu, euch zu testen. Im Antelope Canyon inszenierte ich mit Hilfe von Henry ein ziemliches Spektakel. Ich hoffe, dass du in deiner Angst das Geld einfach liegen lassen würdest, Justus. Du wärst ohne Geige nach Hause gegangen. Eigentlich hätte mir das gereicht. Du hättest der Polizei und der Versicherung den Tathergang bezeugt und jeder hätte angenommen, die Geige sei in kriminellen Händen. Das Risiko der direkten Konfrontation hätte ich gerne vermieden. Wie sich gezeigt hat, wurde es ja auch sehr knapp. Sie mussten also die Übergabe im Grand Canyon planen. Waren Sie selbst dort? Ja. Aber ich habe Ihre Stimme nicht erkannt. Die Maske, der Stoff. Und etwas Schauspielern kann ich auch. Vorher stahlen Sie einen Teil des Lösegelds, um den angeblichen Entführer einen logischen Grund dafür zu geben, die Geige zu zerstören. Haben Sie den Überfall auf dem Parkplatz selbst verübt? Das war Henry. Da lag doch diese Strickmütze im Auto des Räubers. Um euch auf eine falsche Spur zu locken. Diese Idee hatte ich von... Dick Perry. Den haben Sie nämlich an unsere Fersen geheftet, um ständig auf dem Laufenden zu sein und uns auf Kurs zu halten. Perry hat in der Tat einen guten Job gemacht. Sie sind Linkshänder, nicht wahr, Mr. O'Sullivan? Es ist mitunter üblich, dass sich ein Linkshänder eine seitenverkehrte Kopie einer Geige bauen lässt, damit er sie besser spielen kann. Sie haben sich eine Kopie der Guarneri anfertigen lassen und diese Kopie haben Sie dann zerstört. Wie habt ihr das herausgefunden? Das Foto von der Geige. Die Versicherung hatte die Originalgeige fotografiert, aber sie haben mir einfach einen seitenverkehrten Abzug gezeigt, damit ich bei der Geldübergabe die Kopie für eine echte Geige halten würde. Nur eins haben sie übersehen. Auch ihr Mund ist auf dem Foto abgebildet und damit ihre Narbe. Leider befindet sie sich auf der falschen Seite. Aber das fiel uns erst auf, als dieser Lieutenant das Bild sehen wollte. Genauer gesagt, mir. Die seitenverkehrte Geige haben sie in die Schlucht geworfen. Deshalb wollten sie das Bild auch sofort wiederhaben. Wenn die Versicherung nachgeforscht hätte, hätten sie es längst ausgetauscht und niemandem wäre etwas aufgefallen. Mr. O'Sullivan, wie Sie sicher verstehen werden, müssen wir unsere Erkenntnisse der Polizei melden. Wir ziehen es allerdings vor, nicht den Lieutenant, sondern Inspektor Cotter aus Rocky Beach ins Bild zu setzen. Das dürfte Sie einiges an Strafe kosten, wenn Ihnen nicht sogar Gefängnis droht. Ach, eine Frage noch. War das Mädchen am Supermarkt Teil Ihres Plans, mich abzulenken? Welches Mädchen? Also nicht. Okay. Ah, hier ist die Guarneri ja auch. Ja, da ist sie. Klingt sie nicht wunderschön? Ich geh schon. Dick Perry und Paul Henry, die Diener des Herrn. Aber bitte, treten Sie doch ein.